bestimmt. Die reichste Frau der Welt. Die Witwe des armenischen Ölkönigs Zachanassian. Das Töchterchen unseres Mitbürgers Gottfried Wäscher. Hielt mir nichts, dir nichts, den Schnellzug Venedig-Stockholm, den rasenden Roland an. Vermittels einer Notbremse. Die Situation war dann auch für uns katastrophal genug. Wir hatten uns wochenlang sorgfältig auf ihre Ankunft vorbereitet. Die Jugendgruppe, der gemischte Chor, war auf 1.13 Uhr bestellt, aufs Exakteste von mir eingeübt, in monatelanger Kleinarbeit. Nun überraschte sie uns, wie wir uns hemdärmelig am Bahnhof herumtummelten. Die Verwirrung war grauenhaft. Dazu kam der ungewohnte Anblick der weltbekannten, weltberühmten, das Blitzen und Funken ihrer Diamanten und Perlen, die Düsterkeit ihrer schwarzen Gewänder, das Flammen ihrer roten Haare, die nonchalante Eleganz ihres Gatten, der uralte Kammerdiener mit Sonnenbrille, die Unmenge der Zofen und Koffer, die Hutschachteln, die sich türmten, dazu das dumpfe Fauchen eines schwarzen Panthers, der in einem Käfig mitgeführt wurde. Ein Anblick, alles in allem, der uns das Blut in den Adern gefrieren ließ. Die Zachanassian! Die Zachanassian! Gnädigste sind die Frau Claire Zachanassian? Bin ich. Oh, pardon. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Mir hätte selbstverständlich in Güllen gehalten, wenn mir nur die leiseste Ahnung. Mein Gott. Wünschen, gnädige Frau, dass der rasende Roland wartet, bis Sie Güllen besichtigt haben? Die Eisenbahndirektion würde dies mit Freuden billigen. Brausen Sie mit Ihrem Zug davon? Jawohl. Vorne fertig! Hinten fertig! Abfahrt! Verehrte, gnädige Frau, als Bürgermeister von Güllen habe ich die Ehre, Sie, gnädige Frau, als ein Kind unserer Heimat, als Kind unserer Heimat,